haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Heute eine seltsame Entführung. Im Radio warnte man vor dem Pollenflug der Gräser. Das hinderte mich nicht, das Fenster zu öffnen. Wenn ich gegen etwas allergisch bin, dann gegen gewisse Mitmenschen. Frau Rauber gehörte nicht in diese Kategorie. Sie sah in ihrem Businessanzug ausgesprochen antiallergisch aus. Sie haben sicherlich schon von DJ Benedict gehört. In meinem Alter vergisst man oft und schnell. Ich bin die Managerin von DJ Benedict. Wenn er sich eine Managerin leisten kann, muss er berühmt sein. Ohne Management geht heute nichts mehr. Haben Sie noch freie Kapazitäten, um mich zu managen? Das wäre eine durchaus reizvolle Aufgabe. Aber vermutlich nicht sehr lukrativ. Ja, das hängt einzig und alleine von Klientinnen wie Ihnen ab. Lassen wir den Smalltalk. Ich bin hier, weil jemand behauptet, dass er DJ Benedict entführt hat. Hat sich der Entführer bei Ihnen gemeldet? Ja, und er verlangt 1 Million Franken. Das hingegen hört sich nach einem lukrativen Geschäft an. Ist es nicht. DJ Benedict ist pleite. Wie das? Partys, Koks und falsche Freunde. Ach. Er hat eine Therapie gemacht und er bereitet sich auf sein Comeback vor. Verstehe ich das richtig? Er ist gar nicht entführt worden. Er ist aus Sardinien. Außer mir und seiner Mutter kennt niemand seine Adresse. Wann hatten Sie zuletzt Kontakt zu ihm? Vor einer Stunde. Haben Sie ihm vom Erpresser erzählt? Nein, nein. Das würde den kreativen Prozess stören. Ah, ja. Wie kann ich helfen? Der Entführer will das Geld am Sonntag. Ach. Die Übergabe soll auf einem Industriegelände stattfinden. Sie möchten wissen, wer sich diesen teuren Scherz erlaubt. Ich möchte, dass Sie diesem Mann einen Schreck einjagen. Für mich hört sich das nach einem geistig nicht sehr weit entwickelten Mann an. Was er macht, ist verwerflich. Sie könnten ihn bei der Polizei anzeigen. Das werde ich vielleicht. Aber erst, wenn ich weiß, um wen es sich handelt. Es hörte sich nach einem leichten Auftrag an. Als ich am Sonntag frohgemut zur Geldübergabe fuhr, trug ich einen großen alten Koffer bei mir. Das Wetter war garstig, es regnete immer wieder und ein unangenehmer Wind blies durch die menschenleeren Straßen. Außer einer Frau mit einem alten Hund war niemand zu sehen. Die Frau kam auf mich zu. Sie war um die 30, schlank und sie hatte lange, dunkle Haare. Haben Sie sich verirrt? Hm? Hier gibt es kein Hotel. Ich trage den Koffer immer bei mir. Sind Sie Vertreter? Ich vertrete niemanden. Haben Sie heute außer mir sonst noch jemanden gesehen? Bei dem Wetter kommt niemand hierher. Zumindest nicht zu Fuß. Es gibt einige dieser jungen Idioten, die mit ihren Leasingwagen ihre Runden drehen. Bis vor einem Jahr gab es noch Frau Hirt mit ihrem Hund. Die wohnte da drüben. Sehen Sie das Haus? Hier hat es Wohnhäuser. 5 alte Einfamilienhäuser. Und dazu einige Dachwohnungen in den Geschäftshäusern. Ich wohne in einer. Ist nicht so teuer. Nemo braucht nicht mehr viel Auslauf. Und ich arbeite in einem der Geschäftshäuser. Ist praktisch. Wer hat denn heute noch einen Arbeitsweg von 3 Minuten? Ja, meiner ist deutlich länger. Sag ich doch. Kennen Sie DJ Benedict? Was ist das? Sie haben noch nie etwas von ihm gehört? Ist er berühmt? Scheint so. War er schon mal bei Glanz und Gloria? Vermutlich schon. Die Namen sind mir egal, die merke ich mir nicht. Schauen Sie sich Nemo an. Sein Blick ist ein einziger Vorwurf. Ja, ist schon gut. Wir gehen nach Hause und dann gibt es ein Leckerli. Ich blieb eine weitere Stunde. Zu meiner Freude verzogen sich die Wolken und die Sonne trocknete meinen Regenmantel. Kaum waren die Temperaturen wieder angenehm, tauchten Menschen wie aus dem Nichts auf. 2 weitere Hundebesitzer und ein älteres Paar, das gemächlich an mir vorbeispazierte und freundlich grüßte. Ich nahm den Koffer mit in mein Büro. Am Abend erschien meine Klientin. Dann war es doch ein Spinner. Da bin ich beruhigt. Wie hat er sich bei Ihnen gemeldet? Zuerst mit einem Zettel, wie in einem schlechten Krimi, mit ausgeschnittenen Wörtern aus einer Zeitschrift. Ach. Ich dachte an einen blöden Scherz und habe den Zettel weggeschmissen. Ach. Noch am Abend rief er an und fragte, ob ich den Zettel nicht gelesen habe. Das hört sich nicht nach einem Profi an. Ist Ihnen die Stimme bekannt vorgekommen? Nein. Er klang wie ein älterer Mann. Hat er seine Stimme verstellt? Nicht wirklich. Er hat einige seltsame Pausen gemacht, aber sonst ganz normal gesprochen. Ja. Gibt es vielleicht einen ehemaligen Angestellten, der mit dem DJ Benedikt eine Rechnung offen hat? Das kann ich mir nicht vorstellen. Hm. Zudem arbeiten wir nur mit jüngeren Leuten zusammen. Glauben Sie, dass er sich noch einmal melden wird? Das ist gut möglich. Offenbar hat er keine Ahnung, dass man heutzutage praktisch jeden Anrufer ermitteln kann. Er könnte ein Handy entwendet haben. Wenn er einigermaßen klug ist, würde er das tun. Falls er sich wieder meldet, rufe ich Sie an. Vorerst lassen wir es dabei bewenden. Und Sie sind 100% sicher, dass sich der DJ auf Sardinien aufhält? Ich habe ihn heute Mittag angerufen. Als sie Anstalten machte zu gehen, zeigte ich auf den Koffer. Doch sie schüttelte nur den Kopf. Ich stellte ihn in eine Ecke und gönnte mir ein Glas Whisky zur Einstimmung des Feierabends. Doch dann erhielt ich erneut Besuch. Ich hätte die Tür besser nicht geöffnet. Haben Sie eine Freundin? Hä? Maloney, die sieht toll aus. Hätte ich Ihnen gar nicht mehr zugetraut. Was wollen Sie? Sind Sie wieder einmal pleite und benötigen eine Übernachtungsmöglichkeit? Und was ist mit Ihren Augen? Genau darum geht es. Maloney, meine Augen schwellen so stark an, dass ich kaum etwas sehe. Hatte das noch nie. Irgendwie sind dieses Jahr Superpollen unterwegs. Gräser sind jetzt angesagt. Heute hat es geregnet, aber morgen wird es sonnig und warm. Das ist tödlich. Ich kann nicht aus dem Haus. Ja, dann bleiben Sie im Bett. Das geht nicht. Ich habe einen Klienten, Maloney. Ob Sie im Bett bleiben oder nicht, spielt für den Klienten keine Rolle. Sie unterschätzen mich noch immer. Das tue ich nicht. Sie taugen nichts und gehen mir auf die Nerven. Ich bezahle Sie. Maloney, 500 Franken. Das ist ein lausiges Honorar. Mehr liegt nicht drin, aber es gibt eine Erfolgsbeteiligung. Ich erhalte im Erfolgsfall 3000 Franken. Davon kriegen Sie noch einmal 500. Ich will 1000. 500 plus 500 sind 1000. Ich will 500 plus 1000. Also gut. Um was geht es? Ein junger Mann, Noah Humboldt, der spurlos verschwunden ist. Ja, täglich verschwinden Männer. Das ist nicht verboten. Sein Vater macht sich ernsthafte Sorgen. Wie alt ist der junge Mann? 23. In diesem Alter neigen Männer zu Leichtsinn. Vielleicht hatte er einen Unfall. Er fährt nicht Auto, macht keinen Sport und ist auch sonst nicht risikofreudig. Genau deshalb macht sich sein Vater ja Sorgen. Ja. Was haben Sie bis jetzt herausgefunden? Er hat vor 4 Tagen am frühen Morgen einen Spaziergang gemacht, von dem er nicht zurückgekommen ist. Im Wald oder in den Bergen? In der Stadt. Was ist mit seinem Handy? Das hatte er auf seinem Spaziergang nicht dabei. Sein Vater hat es in der Wohnung von Noah gefunden. Ja, ich kann einzig in der Stadt herumlaufen und möglichst vielen Leuten ein Foto von ihm zeigen. Habe ich schon gemacht. Das ist immer mühsam. Richtige Arbeit ist immer mühsam. So meine ich das nicht. Es ist wegen dem Foto. Viele Jüngere glauben, ihn zu erkennen, aber sie verwechseln ihn. Wem sieht der Mann ähnlich? Einem bekannten DJ, Benedikt oder so. Er zeigte mir auf seinem Handy ein Foto des jungen Mannes, der mir meine Klientin einige Zeitschriftenartikel über den DJ mitgebracht hatte, war auch für mich die Ähnlichkeit offensichtlich. Mein Kollege verbrachte den neuen Tag in einem Hotelzimmer bei geschlossenen Fenstern. Ich lüftete kräftig durch, bevor meine Klientin erschien. Sie schüttelte den Kopf, als ich ihr das Foto des verschwundenen jungen Mannes zeigte. Die Ähnlichkeit ist verblüffend. Es kann durchaus sein, dass dieser junge Mann mit DJ Benedikt verwechselt wurde. Der Erpresser hat sich noch nicht wieder gemeldet. Aber wir haben seine Telefonnummer. Wie das? Er hat sie angerufen. Die Nummer war unterdrückt. Das spielt keine Rolle. Die großen Brüder wissen alles über uns. Gut. Ich werde den Provider anrufen. Selbst wenn er das Handy gestohlen hat, kann es uns einen Hinweis liefern. Vor allem aber kann man es orten. Dazu müssten wir allerdings die Polizei einschalten. Vielleicht wäre das so oder so die beste Lösung. Das bezweifle ich. Für wen arbeiten Sie jetzt? Für mich oder für die Angehörigen des vermissten Mannes? Sie müssen mich nicht weiter bezahlen. Sehr gut. Sie könnten mich trotzdem mit einem freiwilligen Beitrag unterstützen. Dazu fehlt mir das Geld. Sie sind die Managerin eines erfolgreichen DJs. Benedikt war erfolgreich. Hm. Als es nicht mehr so gut lief, hat er seinen Lebensstil nicht angepasst. Plötzlich war nichts mehr da, wenn aus seinem Comeback nichts wird. Stehe ich ebenfalls mit leeren Händen da. Mir kommen die Tränen. Ich habe sie aus der eigenen Tasche bezahlt. Viel ist da nicht mehr drin. Sie sah mich mit besorgter Miene an. Ich glaubte ihr kein Wort. Vermutlich hatte sie in den erfolgreichen Jahren mehr verdient als ich in den vergangenen 40 Jahren. Es dauerte gut 3 Stunden, bis ich die Adresse des Anrufers kannte. Der Mann hieß Dario Moser und er war der Eigentümer eines Ein-Mann-Kurierdienstes. Was ist mit meinem Handy? Sie haben Frau Rauber angerufen. Wer ist das? Ich kenne niemanden, der so heißt. Tun Sie nicht so scheinheilig. Ich benutze dieses Handy fast nie. Es ist mein Zweithandy. Ja, Moment, ich habe es 2 Tage ausgeliehen. An wen? Muss ich das beantworten? Ich denke nicht. Die Polizei könnte anderer Meinung sein. Mit der Polizei will ich nichts zu tun haben. Das kann ich gut verstehen. Nennen Sie mir den Namen und ich werde das Wort Polizei nie mehr erwähnen. Um was geht es? Eine kriminelle Handlung. Das würde zu ihm passen. Zu wem? Christoph Ebnütter. Ein alter Freund. Leider nicht der hellste und leider ständig in Geldnöten. Er behauptet, dass er jemanden entführt hat und fordert Lösegeld. Na, das passt nicht zu ihm. Bis jetzt hat er immer nur kleinere Betrügereien gemacht. Mir wollte vor ein paar Wochen Kryptowährungen verkaufen. Ich habe nur gelacht und gefragt, wie viele schon darauf hereingefallen sind. Er sagte ein paar. Ja, vor allem ältere Männer hat er sich als Opfer ausgesucht. Leute, die von Bitcoins gehört haben, aber keine Ahnung haben, was Kryptowährungen sind. Was könnte ihn dazu veranlassen, einen Menschen zu entführen? Ich weiß es nicht. Verzweiflung. Wahrscheinlich benötigt er dringend Geld. Ich brauche seine Adresse. Kann ich Ihnen geben. Es war die Adresse einer Neubausiedlung in Grünwil. Ich machte mir keine großen Hoffnungen, ihn dort anzutreffen. Tatsächlich reagierte niemand auf mein Klingeln. Dafür reagierte eine Frau, die sah, welche Klingel ich drückte. Dieser Gauner ist untergetaucht. Christoph Ebnötter. Wie viel haben Sie investiert? Keinen Rappen. Okay, und weshalb wollen Sie zu ihm? Das möchte ich für mich behalten. Sie haben ihm Geld gegeben und schämen sich jetzt. Ach. Ja, das ist ganz normal. Mein Vater ist genauso. Dieser Ebnütter hat meinem Vater eine Kryptowährung verkauft, die gar nicht existiert. Für 20.000 Franken. Dafür hat er ein zusammengebasteltes Zertifikat erhalten. Dieser Ebnütter ist ein Gauner. Dem möchte ich nicht widersprechen. Wie lange versuchen Sie schon, ihn zu erreichen? Seit Tagen. Er reagiert nicht auf Anrufe und er kommt entweder nie aus dem Haus... Oder er ist untergetaucht. Haben Sie die Polizei verständigt? Nein. Mein Vater möchte nicht als Volldepp in der Zeitung stehen. Ja. Wir sollten uns zusammentun. Okay. Was können Sie, was ich nicht kann? Mein Name ist Philipp Meloni. Ich bin Privatdetektiv. Okay. Das klingt nicht schlecht. Wie viel haben Sie ihm gegeben? Nichts. Nichts. Ebnütter versucht, eine neue Geldquelle zu erschließen, indem er Leute entführt. Das ist krass. Okay. Was schlagen Sie vor? Ein Treffen mit einer Managerin und einem erfolglosen Privatdetektiv. Okay, das klingt nicht sehr erfolgsversprechend. Sie willigte dennoch ein. Da sich mein Kollege noch immer vor den Pollen versteckte, trafen wir uns in seinem Hotelzimmer. Die beiden Frauen setzten sich aufs Bett, während Bleising und ich standen. Noah Humboldt ist tatsächlich entführt worden. Es sieht ganz danach aus. Was hat das mit uns zu tun? Weshalb schalten Sie nicht einfach die Polizei ein? Der Entführer könnte panisch reagieren und Noah Humboldt töten. Okay, das hätte ich ihm nicht zugetraut. Sie kennen den Entführer? Er hat meinen Vater hereingelegt. Ich habe mich erkundigt. Ein Privatkonkurs und eine Vorstrafe wegen Betrugs. Wie kommt es, dass er jetzt einen Menschen entführt? Vielleicht Panik. Es kann durchaus sein, dass einige seiner Kunden ihr Geld zurückwollen. Um was geht es hier eigentlich? Der Sohn meines Klienten ist entführt worden und Sie denken nur an Ihre eigenen Interessen. Okay, ich denke an meinen Vater, der von diesem Betrüger hereingelegt worden ist. Also was hat das alles mit mir zu tun? DJ Benedikt ist wohl auf. Wir müssen Christoph Ebnütter klar machen, dass er den falschen Mann entführt hat. Und wie? Er ist seit Tagen nicht zu erreichen. Und er hat sich nicht mehr bei mir gemeldet. Vielleicht bereut er die Entführung und lässt den jungen Mann frei. Oder er hat ihn getötet. Ich checke alle halbe Stunden die Online-Nachrichten und befürchte, dass ein Leichenfund gemeldet wird. Okay, das ist doch krank. Eigentlich können wir nicht viel mehr tun, als zu warten. Ja, das sehe ich auch so. Er wird sich bei Ihnen melden, Frau Rauber. Und wenn dieser Idiot mittlerweile gecheckt hat, dass er den Falschen entführte? Wir müssen ihm eine Falle stellen. Das ist keine normale Entführung. Okay, dieser Ebnöter ist ein Anfänger. Ein Dilettant. Das sind die Schlimmsten. Moment, da wurde gerade etwas aufgeschaltet. Leichenfund in Grünwehl. Ihr Klient ist tot. Beim Toten handelt es sich um Christoph E. Der Gauner ist tot? Sieht ganz danach aus. Okay, dann ist das Geld meines Vaters endgültig weg. Okay, aber was ist mit Noah Humboldt? Wenn sein Entführer tot ist, dann ist er jetzt aus einem anderen Grund in Lebensgefahr. Wir müssen ihn finden, aber so einfach ist das nicht. Er könnte verdursten und verhungern oder beides zusammen. Man verdurstet erst. Ich habe darüber eine Sendung gesehen. Wir berieten darüber, ob wir die Polizei verständigen sollten, da wir aber keinerlei Anhaltspunkte darüber hatten, wo Ebnöter den jungen Mann gefangen hielt, verzichteten wir darauf. Immerhin kannte ich einen guten alten Freund von Ebnöter. Die beiden Frauen waren gegangen und mein Kollege hatte sich eine Pizza aufs Zimmer bestellt. Er bot mir auch ein Stück an, was ich dankbar annahm, denn mein Magen knurrte schon seit Stunden. Nachdem er den letzten Bissen runtergeschluckt hatte, zeigte er auf sein Handy. Kein Update. Entweder haben die keine Ahnung oder die Polizei hält das bewusst zurück. Die haben keine Ahnung von der Entführung. Wie lange kann es jemand in einem geschlossenen Raum aushalten? Das hängt vor allem davon ab, ob er trinken kann oder nicht. Und wenn nichts da ist? Ein paar Tage, wobei auch die Temperatur eine Rolle spielt. Wir müssen rausfinden, wo Ebnöter Noah Humboldt hingebracht hat. Wir sollten die Polizei einschalten. Wenn Ebnöter gestern oder vorgestern getötet wurde, kann es schon morgen kritisch für den Entführten werden. Gut. Wir machen das so. Ich werde die Polizei verständigen und Sie versuchen, auf eigene Faust zu ermitteln. Das mit dem Bonus gilt noch immer. Na klar. Wenn aber die Polizei Noah Humboldt findet, dann kriege ich nur das festgelegte Honorar. Wir sollten noch einmal über meinen Anteil sprechen. Ich habe Ihnen einen Teil der Pizza gegeben. Das war ungemein großzügig, aber ich dachte eher an das Geld. Da gibt es nichts zu rütteln. Was ist nun, Maloney? Soll ich Ihnen 2 Stunden Vorsprung geben? Ich nickte. Einen gewissen Vorsprung hatte ich bereits, da ich schon einmal bei Dario Moser war, der immerhin ein enger Freund des Ermordeten war. Er schüttelte ungläubig den Kopf, als ich ihm erzählte, um wen es sich bei dem Toten handelte, der in Grünwil aufgefunden worden war. Das kann ich nicht glauben. Sind Sie ganz sicher? Wenn er Ihr Zweithandy bei sich trug, wird sich die Polizei schon bald bei Ihnen melden. Ich habe nichts damit zu tun. Das glaube ich Ihnen gerne. Was soll ich machen? Mich freiwillig bei der Polizei melden? Das ist sicherlich keine schlechte Idee. Mache ich mich dadurch nicht verdächtig? Das ist doch wie die Leute, die an einem Tatort herumstehen. Die Polizei geht immer davon aus, dass der Täter einer von ihnen ist. Es kann sein, dass man sie eine Nacht auf der Wache behält. Was? Nein, das geht nicht. In einer Zelle kriege ich Platzangst. Soll ich mir einen Anwalt nehmen? Zu zweit ist es in einer Zelle noch enger. Keine Scherze jetzt, ja? Ich bekomme ja bereits Atemnot. Entspannen Sie sich. Sagen Sie, was wollen Sie eigentlich von mir? Ihr Freund Christoph Ebnöter hat einen jungen Mann entführt. Er muss ihn irgendwo versteckt haben. Bei sich zu Hause. Das kann ich mir nicht vorstellen. Er besitzt sonst nichts. Keine Garage, kein Ferienhaus. Hat er noch andere enge Freunde? Er war ein Einzelgänger. Höchstens seine Tochter, mit der hatte er regelmäßig Kontakt. Wo wohnt seine Tochter? Die hat eine Dachwohnung mitten in einem Industriegebiet. Das ist, glaube ich, ähnlich wie ihr Vater, auch eine Einzelgängerin. Eigentlich schade, denn sie ist durchaus ansehnlich. Hat sie einen Hund? Ja, hat sie, aber der ist uralt. Heißt er Nemo? Sie kennen seine Tochter. Wir sind uns eher zufällig begegnet. Ja, glauben Sie, dass die beiden diesen Plan ausgeheckt haben? Das werde ich herausfinden. Und ich fahre ein paar Tage weg. Gleich jetzt. Mein Handy lasse ich hier. Wenn die Polizei mich sucht, wird es eine Weile dauern, bis sie mich finden. Ich hoffe, dass bis dann alles aufgeklärt ist. Obwohl es langsam dämmerte, sah das Industriegebiet weniger düster aus als am Sonntag zuvor. Es dauerte eine Weile, bis ich das richtige Haus fand. Ich war überrascht, wie viele Dachwohnungen es auf den Häusern gab. Stefanie Ebneter seufzte tief, als sie mich sah. Wortlos ließ sie mich eintreten. Die Polizei hat einen Verdächtigen verhaftet. Einer, der meinem Vater Kryptowährung verkauft hat. Sie wussten von seinen Geschäften. Er saß zweimal im Gefängnis, aber er änderte sich nicht. Immer glaubte er daran, eines Tages den großen Coup zu landen. Zum Beispiel mit einer Entführung. Als ich Sie am Sonntag sah, war mir sofort klar, dass Frau Rauber Sie eingeschaltet hat. Sie haben das mit Ihrem Vater durchgezogen. Das habe ich nicht. Sie haben ihn unterstützt. Ich habe schon bald keinen Job mehr und vor allem finde ich nichts Neues. Sie haben den Entführten hier in Ihrer Wohnung versteckt. Mein Vater sagte, dass es höchstens 2 Tage geht, bis er das Geld kriegt. Haben Sie nicht bemerkt, dass er den Falschen entführt hat? Noah hat es mir erzählt. Ja, er sieht diesem DJ sehr ähnlich. Moment. Kann es sein, dass Sie gar kein Interesse daran hatten, dass Noah Humboldt gefunden wird? Er war nur am ersten Tag ein Gefangener. Sie haben sich in ihn verliebt. Als mein Vater sagte, die Geldübergabe sei am Sonntag, habe ich ihm vorgeschlagen, dass ich das übernehme. Ich habe ihm gesagt, dass niemand gekommen ist. Weil Sie nur Humboldt noch eine Weile bei sich haben wollten. Wo ist er jetzt? Er ist mit Nemo spazieren. Das wird ja immer besser. Sind Sie jetzt ein Paar? Was schauen Sie so entsetzt? Ich bin nur 8 Jahre älter als er. Sie sind die Tochter seines Entführers. Ach, Noah sieht das nicht so eng. Sein Vater hat einen Privatdetektiv angeheuert, um ihn zu finden. Was heißt das jetzt? Die Polizei ist mittlerweile ebenfalls informiert. Was? Ja. Werden Sie mich verhaften? Das geht doch nicht. Wir lieben uns. Sie senkte den Kopf und hielt die Hände vor das Gesicht. Ich rief meinen Kollegen an. Es dauerte unendlich lange, bis er sich meldete. Das, was ich Frau Ebneter berichten konnte, ließ sie erstrahlen. Eine Stunde später traf ich Achim Bleising. Ich habe mir eine Folge einer Serie angeschaut und bin eingeschlafen. Für einmal haben Sie genau das Richtige getan. Sie haben Noah Humboldt gefunden? Er ist wohl auf und er ging mit einem Hund spazieren. Das soll ich verstehen. Aus der Entführung ist eine Liebesgeschichte geworden. Noah Humboldt hat sich in seinen Entführer verliebt. In die Tochter des Entführers. Sei egal. Wenn er wohl auf ist, habe ich den Fall gelöst. Sie haben überhaupt nichts gelöst. Sie kriegen Ihren Anteil, Maloney, wie versprochen. Und ich spendiere nochmal eine Pizza. Für morgen ist Regen angesagt. Ich weiß, was für eine Erleichterung. Hier im Hotel rumzusitzen ist nichts für mich. Aber die Pollen, die sind dieses Jahr tödlich. Nun übertreiben Sie nicht. Es gibt Medikamente. Das habe ich alles probiert. Davon werde ich müde. Wenn das so weitergeht, muss ich ans Meer auswandern. Ich werde Sie nicht davon abhalten. Die Sprache ist ein Problem. Englisch geht einigermaßen. Aber sonst? Sie sollten einen Sprachkurs belegen. Möglichst intensiv, sodass Sie schon in ein paar Wochen auswandern können. Das geht nicht so schnell. Und überhaupt, ich fühle mich hier wohl. Die Schweizer Mentalität gefällt mir. Ihre Mentalität gefällt mir überhaupt nicht. Sie fühlen doch nur die Konkurrenz im Nacken. Ohne die Pollen hätte ich den Fall alleine gelöst. Ich schüttelte den Kopf. Er war ein hoffnungsloser Fall. Noch in der Nacht legte der Täter ein Geständnis ab. Er hatte Christoph Ebneter getötet, weil dieser ihn hereingelegt hatte. Das Liebespaar indes blieb zusammen. So geht das! Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Sie hörten eine seltsame Entführung.